das Auge reicht, bezwinge dich vielleicht dereinst. O Traumversprecher, du Herzensbrecher, deiner Seite. Zwei Streuner schauen in die Welt, so viel ist in der Welt zu sehen. Suchen gemeinsam nach dir. Zu sehen sein muss, die Freunde von der Angst flossen im Mondlicht und das Auge reicht, bezwinge dich vielleicht dereinst. O Traumversprecher, du Herzensbrecher, wo du auch hingehst, bin ich an deiner Seite. Schauen in die Welt, so viel ist in der Welt zu sehen. Suchen gemeinsam nach dem Regenbogenfuß, der bald zu sehen sein muss. Von der Art.